Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich neu, von einer solchen Position aus zu sprechen. Ich hoffe, es gelingt mir. Für den Titel will ich mich nicht entschuldigen. Es sind komplexe und komplizierte Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Aber vielleicht gelingt es mir, es dann jetzt in meinen Worten ein wenig zu übersetzen. Das, glaube ich, ist durchaus möglich. Es ist jetzt schon vieles gesagt. Ich will noch mal kurz an die Bilder erinnern, die wir alle noch im Kopfe haben. Ich vermute, Sie genauso wie ich, die Bilder von Flüchtlingen, die an den europäischen Bahnhöfen stranden, die Bilder von eilig hochgezogenen Stacheldrahtzäunen, von Menschengruppen, die zu Fuß auf Autobahnen unterwegs sind. Und jetzt letztes Wochenende noch die Bilder aus Paris. Das zeigt auf erschreckende Weise, und das ist ja schon gesagt worden, dass der Terror, dem ja die Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern zu entkommen versuchen, nun auch hier angekommen ist. Ich bin zuletzt oft gefragt worden, ob das, was wir jetzt erleben, ein Ausnahmezustand sei oder bereits eine neue Normalität. Die Antwort, die fällt mir schwer. Es ist wohl noch ein Ausnahmezustand, aber ich denke, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir die Herausforderung, die darin liegt, nicht ernst nehmen, kann daraus sehr schnell eine bittere Normalität werden. Für einen Großteil der Weltbevölkerung jedenfalls sind Gewalt und Elend längst Alltag. Neu ist für uns, dass der prekäre Zustand der Welt nun auch hier sichtbar wird. Dass wir eine Ahnung davon bekommen, wie sehr die Welt bereits aus den Fugen geraten ist. Wir hören von der Finanzkrise, von der ökologischen Katastrophe, wir spüren das langsam auch und wir nehmen jetzt auch zur Kenntnis die Folgen von einer wachsenden sozialen Verunsicherung von Menschen, die Menschen dort in die Flucht treibt und hier in die Hände von Extremisten. Das werden wir noch näher anzuschauen haben. Jetzt habe ich hier eigentlich den Satz stehen, den Sie gerade schon gehört haben aus meinem Blog, den lasse ich dann jetzt weg. Es ist für mich, ja, wunderbar, das ist doch toll, für mich sehr schön zu hören, dass Sie das aufgreifen. In der Tat, und ich habe das vor einigen Jahren schon mal geschrieben, mit der englischen Variante Disasters Coming Home. Das ist eine Anlehnung an, als damals die Fußball-Europameisterschaft in England stattfand und eben die Briten gesagt haben, jetzt kommt der Fußball zurück ins Heimatland. Und ich meine, dass in der Tat die Katastrophe dahin zurückkommt, von wo sie den Ausgangspunkt genommen hat. Der Spiegel, den Flüchtlinge zeigen, ist schon angesprochen worden. Sie erzählen eben nicht nur von Elend und Gewalt, die in der Welt herrschen, sondern sie zeigen auch letztendlich, wie nahe Zivilisation und Barbarei zusammenliegen. Menschen, die alles verloren haben, die auf ihr nacktes Leben zurückgeworfen sind, die wirken in Gesellschaften wie unseren, die doch glauben, diese Schutz- und Rechtlosigkeit überwunden zu haben, wie Vorboten kommender Barbarei. Das sind Worte von Hannah Arendt, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat und die heute noch immer von großer Bedeutung sind. In dieser Hinsicht halten sie uns tatsächlich einen Spiegel vor, einen Spiegel, in dem wir uns auch selbst erkennen und der uns zwingt, uns neu zu positionieren und in dem wir auch unsere eigenen fatalen Strategien und Lebenslügen erkennen. Darüber will ich sprechen heute, über die Gründe, warum Menschen fliehen, aber auch warum wir uns so schwer tun, angemessen darauf zu reagieren. Es sind zuletzt viele Aufrufe erschienen, die uns an Werte wie Mitmenschlichkeit und Solidarität gemahnen. Fast alle diese Aufrufe enden mit der Forderung, sich auch den Fluchtursachen zuzuwenden. Es scheint so, als könne diese Forderung wirklich von allen geteilt werden. Bundestagsreden werden davon geschmückt, aber auch die Aufrufe der Hilfsorganisationen oder die Flugschriften von Flüchtlingsinitiativen. Wenn wir aber genauer hinschauen und fragen, was ist denn eigentlich mit Fluchtursachen gemeint, dann wird die Sache meist vage. Da wimmelt es dann von falschen Analysen und von Strategien, die letztendlich wieder nur eigennützige sicherheitspolitische Interessen verfolgen. Wenn zum Beispiel dann Kriegsgebiete wie in Afghanistan mit einem Mal zu einem sicheren Herkunftsland erklärt werden können. Oder wenn Regierungen wie die der Türkei oder in Ungarn oder mancher afrikanische Diktator mit einem Mal dann wieder als Verhandlungspartner für das Management von Fluchtbewegungen betrachtet werden. Da bekommt man dann schon den Eindruck, dass es nicht um die Bekämpfung von Fluchtursachen geht, sondern um die Bekämpfung der Flucht. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir den Blick für das, was die Flucht antreibt, schärfen. Und dann sind wir auch dabei zu fragen, was ist unsere Verantwortung daran? Ich will ein bisschen klären, welche Konfusionen in der Diskussion sind. Das beginnt schon mit dem Ausmaß, der Beschreibung des Ausmaßes von Flucht und Migration. Es ist immer wieder die Rede von 60 Millionen Flüchtlingen, die heute unterwegs seien. Ich halte diese Zahl für weit untertrieben. Sie bezieht sich allein auf Menschen, die politisch verfolgt werden oder aufgrund von Kriegen fliehen, die sozusagen von dem UN-Flüchtlingshochkommissar auch statistisch erfasst werden. Aber das sind längst nicht alle. Es wird geschätzt, dass heute schon 20 bis 50 Millionen Menschen aufgrund von Klima- und Umweltveränderungen ihre Heimat verlassen mussten. Aufgrund von anhaltenden Dürren oder aus anderen Gründen, die dazu geführt haben, dass sie ihre Lebensgrundlagen verloren haben. Sie wandern dann ab in die städtischen Slums oder suchen neue Lebensgrundlagen in den Nachbarländern. Und da ist natürlich auch eine stetig wachsende Zahl von Menschen, die ihre Herkunftsländer mit der Hoffnung verlassen, anderswo ein würdevolles Leben zu finden. Menschen, die auf Teilhabe drängen, die sich mit der aufgezwungenen Bedeutungslosigkeit, mit sozialem Ausschluss nicht abfinden wollen. Wenn wir das alles zusammenrechnen, dann sind wir vielleicht bei 200 bis 300 Millionen Menschen, die heute unterwegs sind. Flüchtlinge, Migranten, die dann oft einen Mix an Gründen geltend machen: Arbeitslosigkeit, Chancenlosigkeit, Repression, Gewalt, Verfolgung und oder Umweltkatastrophen, häufig vieles davon gemeinsam. Und um gleich eines am Anfang klarzustellen: diejenigen, die den Weg zu uns nach Europa finden, sind nicht die Ärmsten der Armen. Die nämlich schaffen es in der Regel nicht einmal, ihre Dörfer zu verlassen. Über 300 Millionen Menschen sind seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes aufgrund von Armut gestorben. Das ist mehr als in all den Kriegen des 20. Jahrhunderts zusammen. Eine Zahl, die man sich immer wieder bewusst machen muss. Auf diese komplexen Fluchtgründe geben und können die bestehenden internationalen Abkommen und nationalen Asylgesetze keine angemessene Antwort mehr geben. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die regelt die Rechtsstellung von verfolgten Menschen, aber eben nicht von Klimaflüchtlingen oder Menschen, die aufgrund von Hunger fliehen. Auch das Asylrecht in Deutschland, so wichtig und schützenswert es ist, entspricht nicht mehr der Realität von heute. Seine Wurzeln reichen zurück in Zeiten, die von den Auseinandersetzungen um die Schaffung bürgerlicher Demokratien geprägt waren. Damals waren es in erster Linie die Vertreter des aufstrebenden Bürgertums selbst, die Asyl verlangten und auch bekamen. Also zum Beispiel intellektuelle Gegnerinnen und Gegner von Regimen oder aufgeklärte Lehrer, engagierte Journalisten, Künstler, Literaten. Das ist der Hintergrund unseres Asylrechts. Die vielen kleinbäuerlichen Familien, die damals während der Industrialisierungsphase auch ihre Lebensgrundlagen verloren hatten, die bekamen kein Asyl. Aber die konnten auswandern in die Kolonien, in die USA. Ein Weg, der heute den Menschen aus dem Süden verwirrt ist. Die Frage ist für mich, warum in einer globalisierten Welt Menschen, die vor Verfolgung fliehen, eher Anerkennung finden sollen als Menschen, die einem von außen aufgezwungenen Elend und Perspektivlosigkeit zu entkommen versuchen, die auf Teilhabe und Anerkennung drängen, letztere als Sozialschmarotzer zu denunzieren, die am Ende den guten Kriegsflüchtlingen die Plätze wegnehmen, das ist für mich Ausdruck einer moralischen Bankrotterklärung. Wer so argumentiert, verschließt die Augen vor den Schicksalen der Menschen und lässt obendrein auch noch jene Prinzipien fahren, die eigentlich das globale Zusammenleben leiten sollten, nämlich die Prinzipien der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und da ist nicht die Rede von dem nackten Überleben, dem Recht auf ein Leben, ein nacktes Überleben, sondern das universelle Recht auf ein Leben in Würde. Nicht ohne Grund erkannte bereits die amerikanische Unabhängigkeitserklärung im Pursuit of Happiness, dem Streben nach Glück, ein grundlegendes Menschenrecht. Ein Recht, für sich und die eigenen Familien ein gutes Leben zu beanspruchen, unter voller Verwirklichung aller sozialer und wirtschaftlicher Rechte. Sie könnten jetzt denken, das ist die Aufgabe von nationalen Regierungen, für die Realisierung solcher Rechte zu sorgen. Wir sind schon ein Stück weiter. In Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, dass alle Menschen das Recht haben auf, und ich zitiere, auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die Rechte und die Freiheit, die mit der Erklärung der Menschenrechte in Kraft tritt, auch voll verwirklicht sind. Eine soziale und internationale Ordnung. Gerade das eskalierende Krisengeschehen macht deutlich, wie dringend notwendig eine solche an den Menschenrechten orientierte soziale und internationale Ordnung wäre. Sie müsste heute vor allem einer Tatsache Rechnung tragen, nämlich, dass zu einer globalisierten Welt auch neue Formen von weltweiter Migration zählen. Dies zu akzeptieren, dass Globalisierung und Migration zwei Seiten einer Medaille sind, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der Nationalstaaten heute stehen. Ich will das ein bisschen ausführen, muss dann ein bisschen ausholen in die Geschichte, und ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Mit der Globalisierung, so wie wir sie erfahren haben, ist die Welt ohne Frage näher zusammengerückt. Sie ist aber zugleich auch gespaltener denn je. Es gibt hier den globalen reichen Norden mit seiner wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Dominanz und dort der globale Süden, die Zonen des Elends, der Chancenlosigkeit, der Ausgrenzung. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Nordens, da ist weltweite Bewegungsfreiheit nicht nur selbstverständlich, sondern nachgerade eine Grundlage für eine hochflexibel gewordene Existenz. Dagegen genießen die Bewohnerinnen und Bewohner des globalen Südens, die in ihrer Entwurzelung ja gleichfalls nicht mehr richtig zu Hause sind, alles andere als Freizügigkeit. Sigmund Baumann, ein polnisch-britischer Philosoph, der hat in dem Zusammenhang von zwei Kategorien von Menschen gesprochen, die sich mit der Globalisierung herausgebildet hätten. Auf der einen Seite die Touristen und auf der anderen die Vagabunden. Wenn Sie die Bilder in Erinnerung rufen aus dem Sommer, aus den griechischen Inseln, dann haben Sie die beiden Menschengruppen sozusagen zusammen gesehen. Lässt man das euphemistische Gerede vom Global Village mal beiseite, dann zeigt sich die Globalisierung, so wie sie bislang stattgefunden hat, eben zuallererst als eine ökonomische Strategie. Ziel war nicht die Schaffung von weltbürgerlichen Verhältnissen, wo alle zueinander finden, sondern die Wiederankurbelung der in den 1970er Jahren ins Stocken geratenen Kapitalverwertung. Ich will Ihnen das erklären. Vielleicht erinnern sich einige daran, dass damals Bücher erschienen sind mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«. wo auf einmal klar war, es gibt eine Krise. Es gab auch hier die Krise, die Erdölkrise, vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Das war damit gekoppelt. Da stand im Hintergrund nämlich eine Tatsache, dass es immer schwieriger geworden ist für Menschen, die Kapital besaßen, dieses Kapital zu verwerten, sprich neue Profite zu realisieren, daraus einen Mehrwert zu schöpfen. Das ist sehr hallig. Können Sie mit etwas akzentuierter reden? Bitte? Ja, okay. Kann man es schwer verstehen? Ich krieg's nicht mit, aber ich. Ich mache das. Die wirtschaftliche Ankurbelung schien damals nur möglich über die Senkung der Produktionskosten. Das war möglich durch den Einsatz neuer Technologien, aber auch, und das ist jetzt spannend, indem die Arbeitsplätze und die Produktionsweisen internationalisiert worden sind. Es sind damals, beginnend in den 70er Jahren, Arbeitsplätze systematisch ausgelagert worden. Um das tun zu können, um zum Beispiel Textilien in Bangladesch produzieren zu können, die dann hier konsumiert werden, musste der internationale Warenverkehr liberalisiert werden und der internationale Kapitalverkehr gleichermaßen. Die Arbeitsplätze sind ausgelagert worden, weil die Anforderungen an Arbeitsplätze in den Ländern einfacher waren. Es gab geringere Sozialkosten, keine Umweltschutzauflagen und alles das, was wir sehen. Diese Globalisierung hat stattgefunden. Sie war eben nicht die Freizügigkeit von Menschen, sondern nur die Freizügigkeit von Waren und von Geldströmen. Es ist damals versprochen worden, dass es zu einem sogenannten Trickle-Down-Effekt kommt. Das ist ein englisches Wort und meint, es tröpfelt etwas von oben nach unten durch. Das war die Idee der Entwicklungspolitik. Wenn man die Reichen reicher macht, kommt auch etwas bei den Armen an. Das ist ein Irrglaube, der nicht stattgefunden hat. Alle Fakten sprechen dagegen. Die Reichen sind reicher geworden, die Armen ärmer. Und die Zahlen sind schlagend. 1% der Weltbevölkerung besitzen heute die Hälfte des weltweiten Vermögens. Und so hat diese globale Entfesselung der Wirtschaft die Welt zu einem einzigen ökonomischen System zusammengeführt und gleichzeitig große Teile der Bevölkerung ausgegrenzt, überflüssig gemacht. Sie werden nicht gebraucht, weder als Produzenten noch als Konsumenten. Und das ist nicht die internationale Ordnung, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gedacht war. Wenn wir jetzt genau in die Länder reinschauen, dann sehen wir dort, dass es damals mitunter hoch verschuldete Länder waren, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika. Um die sozusagen in die Weltwirtschaft integrieren zu können, musste deren Wirtschaft an die globalen Vorgaben angepasst werden. Es sind damals von der Weltbank zum Beispiel die sogenannten Strukturanpassungsprogramme, das sind dann schöne Begriffe, durchgeführt worden, um die Wirtschaften von einem Land in Afrika mit einer Wirtschaft in Europa verfügbar zu machen, sie anzugleichen. Damals ist mit viel Druck von außen dafür gesorgt worden, dass in den Ländern die Schulden bedient worden sind, aber gleichzeitig die öffentliche Daseinsvorsorge abgeschafft wurde, oftmals so weit, dass Sozialpolitik bis zur Unkenntlichkeit aufgehört hat zu existieren. Am Ende gab es nur noch die auf sich alleine gestellten Menschen, die frei, vogelfrei waren, und die privaten Unternehmer. Und manchmal ist es in den Ideen der Entwicklungspolitik auch zusammengeflossen, in den Konzepten von Entrepreneurship, wo man gedacht hat, jeder einzelne Mensch wird dann sowas wie ein Unternehmer in eigener Sache und kann dann dafür sorgen, dass er auf seine Weise überlebt. Ein bisschen klang das auch in Deutschland an mit der Idee der Ich-AGs. Sie erinnern sich vielleicht an diese groteske Idee, dass jeder Mensch sozusagen eine kleine Firma darstellt und für sich selbst verantwortlich ist. In den Ländern des Südens ist das extrem gewesen und man sieht die Erfolge und die Ergebnisse heute. Das Geld, was eigentlich notwendig gewesen wäre für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, das floss in den Schuldendienst oder auch in den Aufbau von Repressionsapparaten, mit denen sich die nationalen Eliten, die lokalen Führer, die Diktatoren selbst absicherten. Es sind nicht demokratische Gemeinwesen entstanden auf diese Weise, sondern autoritäre Herrschaftsverhältnisse. In nicht wenigen Ländern kam es dann zum völligen Zusammenbruch von Staatlichkeit. Und das lesen wir in den Zeitungen, die Failed States oder die Willkürherrschaft von Kriegsfürsten, von Separatisten, von Rebellen, von weltweit operierenden mafiösen Strukturen, in die auch multinationale Unternehmen eingebunden sind. Ein Land wie der Kongo zum Beispiel hat inzwischen 4 Millionen Tote zu beklagen, wo die verschiedenen Kräfte alle um Rohstoffe streiten. Dass aus solchen Umständen Gewalt erwächst, das sollte nicht verwundern. Auch nicht, dass Machthaber, die sich da nicht mehr demokratisch legitimieren können, zum Erhalt ihrer Macht Feindbilder schüren und dafür sorgen, dass soziale Konflikte sich ethnisch aufladen, sozusagen ins Ethnische abgeschoben werden, und daraus erwachsen dann Bürgerkriege. Im Hintergrund stehen, und ich habe es, glaube ich, ausgeführt, eine dramatisch zugenommene soziale Ungleichheit, sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb den Ländern. Und längst gibt es die Zonen des Ausschlusses ja nicht nur in den Ländern des Südens. Sie gibt es auch hier, in den Vorstädten, in Frankreich, in den Banlieues, in den Gegenden der sozialen Brennpunkte, wie es hier vielleicht heißt. Die Chancen von jungen Menschen, die in diesen Stadtvierteln aufwachsen, die sind gleich null. Ihr Bedürfnis um Anerkennung und Teilhabe läuft ins Leere. Da macht sich Frust breit und Versagensängste. Fliehen geht nicht, wohin sollten sie auch fliehen? Was bleibt, ist leider allzu oft der Anschluss an fundamentalistische Bewegungen, an radikale extremistische Bewegungen, an den IS zum Beispiel, an dschihadistische Gruppen, die dann Identität stiften und Stärke und Anerkennung und Schutz versprechen. Der Preis einer solchen Identität ist natürlich hoch. Er liegt in der Abgrenzung von Andersdenkenden und in einer voranschreitenden Polarisierung der Gesellschaften. Nicht Versöhnung ist dann das Ziel, sondern Hass und Gewalt. Ich gebe zurück zu den Ländern des Südens, wo sich Bürgerkriege oftmals deshalb so hartnäckig halten können, weil sie der globalen Schattenwirtschaft einen perfekten Rahmen für illegale Geschäfte geben. Für den Raubbau an Rohstoffen, den Einschlag von Tropenholz, die Extraktion von Gold, das Abfischen von küstennahen Fischbeständen, dem Drogenhandel, der Einlagerung von Giftmüll. Diese Ökonomien, diese Bürgerkriege heißen dann auch Bürgerkriegsökonomien, weil sie genau durch diese Effekte immer weiter angeheizt werden und gar nicht zum Ende kommen können. Wenn Sie nach Afghanistan schauen, ist das Einzige, was dort wirklich an nachhaltiger Ökonomie existiert, die Drogenökonomie. Zu den gravierendsten Problemen vieler Länder Afrikas zählt eine nur schwach entwickelte industrielle Produktion. Afrika exportiert, ob jetzt legal oder illegal, Rohstoffe, aber kaum Fertigprodukte. Der Anteil am Gesamtexport ist verschwindend gering und liegt mit fallender Tendenz derzeit bei 0,8%. Das heißt, über 99% aller Fertigprodukte, die Sie in Afrika kaufen, kommen aus dem Ausland. Massenprodukte aus China, industriell gefertigte Lebensmittel aus Europa, Arzneimittel von multinationalen Konzernen. Wollte Afrika heute so etwas wie eine eigenständige Entwicklung in Gang setzen, müsste sie die eigenen Produzenten, die es da durchaus gibt, schützen. Zum Beispiel durch Subventionen oder durch Importzölle auf Fertigprodukte, die aus dem Ausland kommen. Das sind Dinge, die in nachholenden Entwicklungen völlig üblich waren. Deutschland war Ende des 19. Jahrhunderts weit hinter England zurück und konnte nur aufholen, indem es die eigene Wirtschaft mit solchen Schutzmaßnahmen gesichert und geschützt hat. Genau dieser Protektionismus aber ist den afrikanischen Ländern heute untersagt. Dafür sorgen die bilateralen Freihandelsabkommen, unter anderem mit der Europäischen Union. Da heißen sie Economic Partnership Agreements, die genau festlegen, dass solche protektionistische Schutzmaßnahmen für die eigenen Wirtschaften verboten sind. Da ist vertraglich geregelt, letztendlich, was die Flucht immer wieder antreibt. Europa sichert sich so den Zugriff auf relevante Rohstoffe und muss dafür kaum Steuern zahlen, kann auch Waren zollfrei nach Afrika einführen oder exportieren. Und Afrika muss im Gegenzug allerlei Lizenzgebühren zahlen für Fertigprodukte, Kommunikationstechnologie, Saatgut, Patentgeschützte und so weiter. Zahlt also immer einen höheren Preis. Wir haben als Hilfsorganisation über diese destruktive Kraft in diesen Partnership Agreements auch mit den Regierungsbeamten gesprochen. Und dann sagen die, die haben durchaus eine Ahnung davon, die wissen das. Die sagen dann, sie haben völlig recht. Wir müssen darauf achten, dass die negativen Effekte solcher Agreements nicht allzu groß werden. Der Zynismus ist nicht mehr zu überbieten an der Stelle. Und sie können diesen Transfer von Ressourcen aus dem Süden in den Norden auch beziffern. Es gehen dem Süden alljährlich 140 Milliarden Dollar durch Steuergeschenke an internationale Investoren verloren. 51 Milliarden Dollar verschwinden in Steueroasen. Circa 500 Milliarden Dollar transferieren multinationale Unternehmen aus Produktionsstätten im Süden an ihre Aktionäre im Norden. Fast 1 Billion Dollar gehen in den Schuldendienst bzw. werden in Staatsanleihen durch korrupte Eliten im Norden angelegt. Wenn Sie alles das zusammennehmen, dann gibt es einen Nettofluss an Geld von Süd nach Nord und nicht umgekehrt, wie viele von uns glauben mögen. Es ist genau umgekehrt. Durch diese Liberalisierung des Finanz- und Warenhandels ist der Norden zu einem Nettoempfänger geworden. Apropos Steueroasen, ist Ihnen aufgefallen, wie gerne Länder wie Luxemburg oder die Niederlande den Vermögenden helfen, behilflich sind, wenn es darum geht, die Steuerflucht zu organisieren? Müssten wir nicht in solchen Firmen, die genau so etwas erledigen, die eigentlichen Schleuser der Moderne sehen, die Schleuser des Monetären, die wir bekämpfen müssten, um dafür zu sorgen, dass Geld verfügbar ist, um Menschen vor Ort beizustehen, öffentliche Daseinsvorsorge aufzubauen und hier auch zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Wohnraum da ist? Der Begriff des Schleusens von Geld macht nochmal deutlich, das ist hoch geschätzt. Da lässt sich vieles mit an Geld verdienen. Aber das Schleusen von Menschen wird inzwischen militärisch bekämpft. Auch das ist eine skandalöse Ausbeutung der Not von Menschen, keine Frage. Es soll nur deutlich machen, wie die Globalisierung sich an der Stelle organisiert hat. Nämlich als Freiheit von Geld, nicht von Menschen. Ich muss an der Stelle einschränkend sagen, dass auch der Norden, Europa, die USA, diese Liberalisierung nicht ganz ernst nehmen. Nämlich dann, wenn die eigenen Interessen im Spiel sind, wenn es um die Sicherung eigener Privilegien geht, In den letzten Jahrzehnten ist praktisch täglich 1 Milliarde Dollar investiert worden, um die eigene Wirtschaft in Europa, in den USA zu subventionieren. Was ja mit Freihandel nichts zu tun hat, mit neoliberaler Politik. Subventionieren, damit sie ihre Produkte kostengünstig per Dumping nach Afrika exportieren konnten. Exportsubventionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar pro Jahr, die an die Landwirtschaft gegangen sind, um dafür zu sorgen, und jetzt kommt das Skurrile, dass Gemüse, was in Europa produziert worden ist, durchschnittlich um ein Drittel billiger war als das Gemüse, was afrikanische Kleinbauern erzeugten. Gegen dieses Dumping konnten die Afrikaner nie etwas entgegensetzen. Viele Betriebe haben schließen müssen, die Menschen haben ihre Ländereien verlassen, sind in die Slums abgewandert und machen sich dann irgendwann auch auf den Weg nach Norden. Dieser Prozess setzt sich heute auf andere Weise fort, weil inzwischen gibt es eine Explosion der Nahrungsmittelpreise. Es gibt Länder, die viel, viel Geld haben, aber keine landwirtschaftlichen Flächen haben, wie die Golfstaaten zum Beispiel. Und heute alle anfangen, im Rahmen, was wir als Landraub bezeichnen, sich die fruchtbaren Agrarflächen, zum Beispiel in Afrika, unter die Nagel zu reißen. Entlang der fruchtbaren Ufer, zum Beispiel des Niger, in Mali, im Sahel, wo mehr und mehr Hedgefonds, potente Staaten sich die Agrarflächen der Menschen unter den aneignen und die Kleinbauern entrechten. Daran hat auch der Norden Anteil. Im Rahmen eines Beschlusses der G7-Staaten 2012 ist festgelegt worden, dass die afrikanische Landwirtschaft nach europäischem Vorbild industrialisiert werden soll. Also statt Subsistenzbauern, die für sich selbst produzieren, sollen Großunternehmen die Sache übernehmen. Vordergründig hieß es, dass damit der Hunger bekämpft werden soll. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Interessen des inzwischen weltweit operierenden Agrobusiness bedient wurden. Der Hunger nimmt zu auf diese Weise. Kritiker warnen davor, dass weitere 100 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren werden, allein in Afrika, durch den Prozess des Landraubs. Und da bleiben für Menschen eben keine anderen Möglichkeiten mehr, als die Flucht anzutreten. Sie sehen darin die letzte Hoffnung. Sie sind dabei aber auch politisch Handelnde. Das darf man nicht vergessen. Sie sind nicht nur Opfer. Sie wissen sehr genau, dass die weltpolitischen Verhältnisse und der Weltmarkt jeden Tag dafür sorgen können, dass sie das Letzte, was sie haben, auch noch verlieren. Und da ist es nur vernünftig, wenn Familien, Clans, Dörfer anfangen, ihre Mitglieder in der Welt zu verteilen. Um so die Chancen zu erhöhen, irgendwo auch selbst überleben zu können. Diese Diaspora, diese Strukturen sind längst da, mit eigenen Bankensystemen, mit eigenem Geldtransfer, wo also Mittel, die hier durch Jobs erarbeitet werden, in Afghanistan wieder auftauchen oder sonst wo. Das ist notwendig und von diesem System überleben viele, viele Dörfer, Familien, Menschen in den Ländern des Südens. Ich gebe Ihnen eine Zahl. Eine Krankenschwester auf den Philippinen verdient 146 Dollar pro Jahr. In den Golfstaaten sind es 500 Dollar, in den USA 3000 Dollar. Es sind Tausende von philippinischen Krankenschwestern in den letzten Jahren ausgebildet worden und systematisch in alle Welt geschickt worden, um das Überleben der Menschen dort zu sichern. Und das nenne ich die Globalisierung von unten. Ich will hier nicht idealisieren, genauso wenig wie die Globalisierung von oben. Aber es ist eine Antwort, die sozusagen von unten von den Menschen gegeben wird, um auf diese Zerstörung zu reagieren. Diese Globalisierung ist Fakt Und sich mit ihr auseinanderzusetzen, wäre notwendig. Was die derzeitige Sicherheitspolitik macht, ist eigentlich nur das Bemühen, sie wieder in den Griff zu bekommen. Das System von Migrationsmanagement, was in den vergangenen Jahren aufgebaut worden war, Selektion und Abschottung, vorgelagerten Kontrollstrukturen, die Beteiligung von den nordafrikanischen Diktaturen in der Steuerung der Migration, alles das ist zusammengebrochen. Die nordafrikanischen Diktaturen sind nicht mehr da, nicht mehr so wie früher. Zumindest gibt es keine Partner mehr, mit denen man da reden kann. Die Flüchtlinge sind hier. Fieberhaft arbeitet die Kommission im Augenblick an Formen und Ideen, wie das wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Es gibt seit einigen Wochen grünes Licht für die militärische Bekämpfung der Schleuser. Auf einmal sind auch wieder Milliarden vorhanden, um den Flüchtlingslagern in den Nachbarländern von Syrien, in der Türkei, in Jordanien und im Libanon Hilfe zukommen zu lassen. In all den letzten Monaten haben der Weltflüchtlingshochkommissar, das Weltfoodprogramm, immer geklagt, wir brauchen Mittel, gebt uns die Mittel, wir kommen nicht zurecht. Sie haben keine bekommen. Jetzt mit der Ankunft der Flüchtlinge hier sind auf einmal die Mittel da. Plötzlich sind sie da. Und es gibt auf einmal auch wieder viele Milliarden an Entwicklungshilfe. Gerade in Malta ist die Konferenz zu Ende gegangen, wobei diese Entwicklungshilfe gegeben wird als Gegenleistung zur Kontrolle der Flucht. Bemerkenswert ist, dass die Bürokratie in Brüssel und in Berlin sich durchaus der Gefahren bewusst ist, die in der voranschreitenden Zerstörung und Vernichtung von Lebensgrundlagen liegt. Aber sie bringt das nicht in Beziehung zur eigenen Politik. Es sind nicht die ungerechten wirtschaftlichen Austauschverhältnisse, die ich gerade geschildert habe, nicht die Spekulation mit Nahrungsmitteln und auch nicht das Austeritätsdiktat, die als Gefahren für die globalen Verhältnisse gelten, sondern alles das, was daraus resultiert. Der Staatszerfall, der Bevölkerungsdruck, die Verstädterung, die Migration, die Piraterie. Wenn man das alles zusammennimmt, dann gibt es für mich nur eine Erklärung, eine Deutung. Das gegenwärtige Bemühen von Sicherheitspolitik ist nur von der profanen Frage angetrieben, wie man sich die Menschen, für die es hier keinen Platz geben soll, vom Leib halten kann. Und das ist, glaube ich, das, was wir nicht wollen, was wir nicht dulden sollten. Und wenn man dann etwas dagegen tun möchte, dann muss man in den Spiegel schauen. In den Spiegel, von dem schon die Rede gewesen ist und in dem wir dann auch etwas erfahren über uns selbst. Viele Menschen wissen ja um das Elend in der Welt, aber können es nicht mit dem eigenen Leben in Zusammenhang bringen. Das wird anders, wenn man wirklich in der Konfrontation mit Menschen ist. Aber man kann da ganz unterschiedlich reagieren, wir haben es schon gehört. Bei nicht wenigen erzeugt es auch eine Befürchtung, womöglich selbst bald zu den Verlierern zu zählen. Angst, die sich dann breit macht, wird nicht zuletzt von rechtspopulistischen Bewegungen instrumentalisiert. Überall in Europa sind diese Bewegungen heute auf dem Vormarsch mit dumpfer Hetze gegen Flüchtlinge, Medien, Europa. Und sie bedienen so die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, in der es angeblich noch Ordnung und Sicherheit und Stabilität gegeben haben soll und wo die Politik noch national bestimmt wurde. Vor genau diesem Hintergrund ist das Ausmaß an Solidarität, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, eminent wichtig, von großer politischer Bedeutung. Es ist wirklich gelungen, und ich hoffe, das hält lange an, getragen von dem Gefühl des solidarischen Miteinanders, ein authentisches Zeichen gegen Rassismus zu setzen und dabei deutlich zu machen, dass Globalisierung keine Einbahnstraße sein darf. dass die Freizügigkeit, die wir für uns in Anspruch nehmen, auch für Menschen im Süden gelten muss, dass dazu aber die Herausbildung einer anderen gesellschaftlichen Ordnung notwendig ist. Die Aufgabe, die darauf scheint, die ist bedeutend, die kann bedeutender nicht sein. Eine Aufgabe, zu der es aber keine Alternative gibt, es sei denn, den Rückfall in eine von Feindbildern und Gewalt getragene Wirklichkeit, eine nationalistische Wirklichkeit. Diese Auseinandersetzung, die erfahren wir gerade hier. Sie ist brisant. Wir sehen es in der Zerrissenheit zwischen auf der einen Seite rechtspopulistischen Bewegungen, aber auch einer Politik, die auf Abschüttung setzt und der Offenheit, der Bereitschaft von Menschen, weltoffen zu sein und auf das Fremde zuzugehen. Das Drängen auf Weltoffenheit steht hier fast schon unversöhnlich dem Druck zur Abschottung gegenüber. Dieser Konflikt ist der, mit dem wir es zu tun haben im Augenblick und der uns auch zwingt, uns zu positionieren. Wie brisant und problematisch die Situation ist, das können Sie in Talkshows sehen oder wenn Sie Politikern zuhören, die dann immer wieder jetzt auch dazu rufen, unsere Sicherheit ist bedroht. Es ist nicht die Zeit, die Menschenrechte hochzuhalten, sondern wir müssen vielleicht sie etwas hintanstellen und um Sicherheit kümmern, wo hier Menschenrechte mit Sicherheit konkurrieren. Das ist hochgefährlich. Sicherheit ist immer etwas sehr Subjektives. Und etwas, was in Abgrenzung stattfindet. Ich fühle mich von etwas bedroht und grenze mich dazu ab. Rechte sind immer etwas Universelles, was für alle gilt. Diese Tendenzen wahrzunehmen, ist wichtig. Sich nicht in die Falle zu begeben von einer Sicherheitspolitik, obwohl das Bedürfnis nach Sicherheit richtig ist. Aber wir werden auf Dauer keine Sicherheit auf Kosten anderer aufbauen können, sondern nur über eine gerechte Welt, über eine Welt, die auch verrechtlich ist im Sinne der Menschenrechte. Das Beharren auf Menschenrechte, das drängt immer auf eine Politik des Ausgleichs. Wenn wir eine Politik der Sicherheit haben, ist automatisch die Abschottung, die Abgrenzung das Ziel. Sie haben vorhin gesprochen von der Ethik der Einfühlung. Ja, das ist wichtig. Wir sollten aber es nicht dabei bewenden lassen, sondern uns immer auch deutlich machen, dass es unsere Aufgabe ist, uns Gedanken zu machen, wie eine andere Welt denn ausschaut, wie Verhältnisse geschaffen werden können, politische Verhältnisse, die dafür Sorge tragen, dass Menschen gar nicht erst in die Flucht getrieben werden. Wir brauchen heute, wenn oder auch keine Angst haben müssen, dass sie sozial verunsichert werden, jetzt an die potenziellen Opfer, die sich jetzt Pegida zum Beispiel anschließen. Wir müssen letztendlich eine Vision entfalten, in der deutlich wird, was die Prinzipien des Anderen denn sind. Was wollen wir denn dem Bestehenden entgegensetzen? Und da ist es wieder zum Beispiel auch die Krise, die uns manchmal die Augen öffnet. Ich will das eine Beispiel nur sagen, es steht dann exemplarisch für alle anderen. Jetzt in der Frage, wie man die Flüchtlinge unterbringt, ist zum Beispiel die Frage des Wohnungsproblems aufgetaucht. Und auf einmal, ich habe es in Zeitungen gelesen, beginnen Menschen hier nachzudenken, dass es vielleicht doch ein Fehler gewesen ist, den sozialen Wohnungsbau, den wir mal hatten, komplett zu privatisieren, beziehungsweise in großen Anteilen. Es gab früher 6 Millionen Sozialwohnungen, heute sind davon noch 1,4 geblieben. Und wenn das jetzt nicht geändert wird, dann bleibt am Ende tatsächlich nur noch ein neuer Häuserkampf übrig, die Sorge ist berechtigt, wo dann Flüchtlinge gegen sozial Schwache und Obdachlose gegeneinander ausgespielt werden. An der Stelle findet die Rückbesinnung statt, wie notwendig eigentlich gemeinnütziger Wohnungsbau ist und dass Wohnen ein Gemeingut ist, nicht etwas, was man einfach mal schnell privatisieren kann. Das sind Lernprozesse, die jetzt ganz konkret stattfinden und nur exemplarisch dafür stehen, welche Lernprozesse wieder stattfinden müssen, um sozusagen diese soziale Infrastruktur, die wir brauchen, diese öffentliche Daseinsvorsorge, die notwendig ist, um allen Menschen jenseits von einer privaten Kaufkraft sowas wie ein Gefühl der Sicherung, nicht Sicherheit, sondern Sicherung zu geben, aus der heraus sie auch dann ihr Leben eigenverantwortlich gestalten können. Notwendig ist eine Politik, die diesen sozialen Zusammenhalt fördert und ihn nicht unterminiert. Und dazu braucht es mehr als wohlfeile Sonntagsreden. Es braucht die Schaffung von normativen Voraussetzungen, dieses gemeinwohlorientierte Leben und Zusammenleben auch auf globaler Ebene durchzusetzen. Das heißt konkret zum Beispiel weltweit geltende Sozial- und Arbeitsstandards. Das wäre etwas. Oder die Verhinderung der Steuerflucht weltweit, um in die öffentlichen Kassen auch Geld zu bringen, Geld, was sie brauchen, um auf die Bedürfnisse von Menschen zu reagieren. Wir reden heute oft über die leeren Kassen in Griechenland. Wenn Sie in die Kommunen schauen, wird hier nicht anders sein, da sind es alles kleine Griechenlands sozusagen, wo kaum Geld da ist, um auf das, was eigentlich notwendig ist, reagieren zu können. Das Geld ist woanders. Wir brauchen solidarisch finanzierte Systeme, zum Beispiel auch einen internationalen Fonds zur Gesundheit. Den könnte ich noch ausführen. Ich will aber nur zum Schluss ein einziges noch sagen. Alles das, was ich jetzt ausgeführt habe, erfordert letztendlich eine radikale Veränderung unserer eigenen Verhaltensweisen, der eigenen Produktions- und Konsumverhältnisse. Solange wir den Wohlstand, den wir hier genießen, gründen auf dem Elend anderer Menschen, solange wir die Sicherung unserer Privilegien gründen auf Abgrenzung, dann werden diese globalen Spannungsverhältnisse anhalten, sie werden zunehmen, die Ungleichheit wird zunehmen, die Gewalt wird zunehmen, alles das, was wir an Zerstörung gerade erfahren, wird sich fortsetzen und noch weiter eskalieren. Was notwendig ist, und darüber gilt es nachzudenken, ich habe da keine Lösung für, ist so etwas wie eine nicht-imperiale Lebensweise auszubilden, eine, die nicht auf Kosten anderer geht. Das Beispiel von Textilproduktion ist vielen von uns geläufig. Da ist deutlich, dass wir dieses Konsumieren von billigen T-Shirts nur auf der Grundlage von Ausnutzung von Menschen im Süden realisieren können. Wir müssen nachdenken über andere Formen des Konsums, über andere Formen der Produktion. Eine Produktion, die nicht einfach nur jetzt das Wachstum vor sich hat, sondern schaut, gibt es vielleicht in dem, was wir hatten, Stichwort Gemeingut Wohnen, sozialer Wohnungsbau, andere Formen von Ökonomie, von genossenschaftlicher Ökonomie, auf die wir wieder zurückgreifen sollen, um auf das, was eigentlich notwendig ist, zu antworten. Da entstehen Gesellschaftsformen, die dann am Ende das doppelte Recht, von dem wir bei Medico sprechen, das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen, ermöglichen. Diese beiden Rechte tragen wir weiter vor uns her. Wenn Sie genau hinschauen, sind die nur gemeinsam zu verwirklichen. Nur dort, wo Menschen ein würdevolles Leben haben, wo sie nicht durch nicht durch Zerstörung und Gewalt und Krieg zur Flucht gezwungen werden, nur dort ist eigentlich auch das Recht auf Freizügigkeit vollkommen. Vielen Dank.